Abschnitt 3 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Schloss Schweigern, Teil 3. Mit dieser guten Botschaft schickte der Freund 6 Reitende nacheinander mit Briefen der Prinzessin an den Grafen ab, von denen jeder ein Postskriptum des Vorangegangenen war. Allein alle kehrten nach wenigen Tagen unverrichteter Sache mit der Nachricht zurück, der Graf sei weder auf seine Burg an der Donau heimgekehrt, noch habe er Botschaft gesandt, wo er hingeritten sei. Jetzt erhob sich der Jammer von Neuem, und der gute König, der durch die Tränen seiner Tochter am Ende selbst auf den Gedanken gebracht wurde, der Graf habe sich ein Leid getan oder sei gegen die Ungläubigen gezogen, machte sich heimliche Vorwürfe, dass er doch ein wenig zu hartherzig gewesen. Wer weiß, ob die Prinzessin in ihrem Schmerz nicht in ein Kloster gegangen wäre, wenn nicht noch zu rechter Zeit, als sie abends auf ihrem Balkon saß und Träne um Träne dem verlorenen Geliebten nachsandte, die Taube von Schloss Schweigern mit der Botschaft angelangt wäre, wo sich der Graf befände und welcher Zauber ihn gefangen halte. So erfreut die Prinzessin und selbst der König über diese Nachricht war, so war doch dem Letzteren der Umstand, dass der Graf sich nicht persönlich bei Hofe einfinden könne, recht unangenehm, und um das Zeremoniell nicht zu verletzen, beschloss er endlich in eigener Person nach Schloss Schweigern zu ziehen und dort die Vermählung vollziehen zu lassen. Der Freund des Grafen ritt noch an demselben Tage dem Neckar zu, um Raimund die glückliche Wendung seines Schicksals zu erzählen. Einige Tage darauf ließ auch der König seinen ganzen Hofstaat rüsten und zog mit vieler Pracht und Gepränge von dannen. Die Prinzessin ritt einen weißen Zelter und hatte ihre ganze muntere Laune wieder erhalten. Sie lebte sichtlich wieder auf und wusste ihres Entzückens kein Ende. So zogen sie dahin und am Abend wurden prächtige Zelte aufgeschlagen, unter welchen sich der ganze Hof lagerte, um die Nacht zu verbringen. Doch schien der Mond so hell und es war der Prinzessin so wohl ums Herz, dass sie unmöglich einschlafen konnte. Sie trat deshalb vors Zelt und setzte sich nieder, um ihre Träume dahin vorauszuschicken, wo das Liebste verweilte, das sie auf der Welt besaß. So hatte sie noch gar nicht lange gesessen, als sie über sich etwas rauschen hörte und in die Höhe blickend einen mächtigen Adler gewahrte, der in weiten Kreisen über ihrem Haupte schwebte. Anfänglich blickte sie dem Fluge des großen Vogels mit Vergnügen zu. Doch als er sich immer tiefer herabsenkte, ward es ihr unheimlich und sie wollte aufstehen, um ins Zelt zurückzukehren. Doch plötzlich ließ sich der Adler herab, umschwebte sie mit rauschendem Flügelschlag ganz nah, so dass die arme Prinzessin nicht von der Stelle konnte. Bestürzt blickte sie den Vogel an und verwunderte sich nicht wenig, als er ehrerbietig den Kopf neigte und sie anredete. »Schönste Prinzessin«, sprach er, »vergib, dass ich dich beunruhige. Doch sah ich hoch in der Luft, wie hier unten im Mondschein das goldene Krönlein so herrlich glänzte, das du auf deinem Haupte trägst, und mich fast ein unüberwindliches Verlangen, solches für mein Weib, die Frau Adlerin, zu erbitten. Ich kenne dein gutes Herz und würde dir, wenn du meine Bitte gewährst, dafür sehr dankbar sein.« Als die Prinzessin den Vogel so anständig reden hörte, verlor sie alle Furcht, indem sie innerlich über die Eitelkeit des Adlers, dass er seine Frau mit einer Krone schmücken wollte, lächeln musste. Aber sie machte das Geschmeide von ihrem Haupte los und reichte es dem Vogel. Dieser nahm es mit seinen Krallen, bedankte sich aufs Zierlichste und schwang sich den Wolken zu, wo er bald verschwunden war. Die Prinzessin blickte ihm nach, und als sie darauf wieder ins Zelt gehen wollte, bemerkte sie, dass vor ihr auf der Erde etwas Glänzendes lag. Sie betrachtete es näher und sah, dass es eine glänzend schwarze Feder des Adlers war. Sie hob sie auf und nahm sie mit sich ins Zelt. Den folgenden Tag zog der ganze Hofstaat weiter und lagerte sich den Abend wieder auf einem großen freien Plan unter den Zelten. Die Prinzessin, die sich ihres gestrigen Abenteuers erinnerte, setzte sich abermals in den Mondschein und dachte in ihrem guten, lieben Herzen an die Freude, welche die Frau Adlerin über das Krönlein haben würde, blickte dabei zufällig aufwärts und sah mit Erstaunen, dass der Adler wieder über ihrem Haupte schwebte und sich langsam herabließ. Er kam näher, verneigte sich wieder vor der Prinzessin. Allein heute hatte sein Auge einen traurigen Ausdruck, als er ihr sagte: »Ach, gnädigste Prinzessin, du wirst deine Güte gegen mich verwünschen, denn ich komme aufs Neue, dich um etwas zu bitten.« Die Frau Adlerin hat dein Krönchen so nach ihrem Geschmack gefunden, dass sie mich quälte, dich auch um deine Halskette zu bitten, die herrlich dazu passen würde. Ich kenne dein gutes Herz und würde dir, wenn du meine Bitte gewährst, dafür sehr dankbar sein.« Die Prinzessin, die aufs Neue über den Stolz der Frau Adlerin lächeln musste, mochte in ihrem guten Herzen dem bedrängten Vogel seine Bitte nicht abschlagen, sondern löste ihre Halskette und gab sie dem Adler, der alsbald damit verschwand, nachdem er aufs Herzlichste gedankt hatte. Auch diesmal ließ er wieder eine Feder zurück, welche die Prinzessin zu der ersten steckte. Der andere Tag brachte sie an das Ziel ihrer Reise. Sie erreichten den schönen klaren Neckar und lagerten sich so, dass sie vor sich die Höhen erblickten, welche Tal und Schloss Schweigern umgaben. Hier, so im Angesichte des Ortes, wo ihr künftiger Gemahl weilte, konnte die Prinzessin gar nicht in dem Zelte verbleiben, sondern trat hinaus und schickte manche Grüße jenem Tale zu. Wenn sie auch an den Besuch des Adlers von gestern und vorgestern dachte, so hätte sie sich doch nicht träumen lassen, dass er heute wiederkommen und nochmals um etwas bitten würde. Und doch war dem so. Kaum hatte sie den schönen Vollmond einen Augenblick angesehen, so rauschte es über ihrem Haupte, und der Adler senkte sich wieder herab, sah aber noch viel verdrießlicher und unmutiger aus als gestern. »Ach, gütigste Prinzessin«, sprach er, »ich werde vor deinem Herzen als sehr unverschämt erscheinen, denn Frau Adlerin hat mich so lange gequält, bis ich ihr versprach, dich auch noch um deine Armspange zu bitten, damit das ganze schöne Geschmeide vollständig sei. Wenn ich nicht dein gutes Herz kennte, würde ich diese Bitte nicht gewagt haben, doch sei versichert, dass ich dir aus allen Kräften dafür dankbar sein werde.« Die gute Prinzessin musste jetzt doch über den Stolz der Frau Adlerin herzlich laut lachen, machte aber ihre Armspange los und reichte sie dem Vogel, der sich in Danksagungen ergoss und vergnügt gen Himmel flog, nachdem er eine dritte Feder zurückgelassen hatte, welche die Prinzessin gedankenlos aufhob und zu den zwei ersten steckte. Dann ging sie ins Zelt zurück und schlief mit der Hoffnung, den Grafen Raimund morgen wiederzusehen, recht froh und glücklich ein. Dieser war indessen durch die Ankunft seines Freundes nicht wenig überrascht worden und zugleich ungemein entzückt über die frohe Botschaft, die er ihm mitgebracht. Da es aber dem biedern Ritter nicht besser erging als dem Grafen Raimund und der ganzen Knappenschar, indem er beim Eintritt ins Tal Schweigern stumm wie ein Fisch wurde, so hatten die beiden anfänglich manche Schwierigkeit, sich zu verständigen. Denn die sonderbare Zeichensprache, die im Schlosse angewendet wurde, war dem Neuangekommenen gänzlich fremd. Graf Raimund wusste sich vor Entzücken über sein Glück nicht zu fassen. Zum ersten Mal befahl er den Knappen, ihre Waffen zu putzen und in guten Stand zu setzen, und eilte dann stündlich hinaus an die Grenze seines Tales, um nach dem anrückenden Zuge auszuspähen. Alles in Schloss Schweigern war in der größten Tätigkeit und bemühte sich, Burg und Park aufs Beste herauszuputzen. Ja, es war, als wüssten selbst die leblosen Gegenstände, wen sie zu empfangen hätten, denn die Blumen hatten nie so herrlich geduftet, nie in so schönen Farben geprangt wie gerade an diesem Tage. Selbst in die uralten Eichen und Buchen schien die Begierde gefahren, sich gegen die einreitende Prinzessin galant zu zeigen, denn die alten Stämme, die sonst mit ihren Zweigen mürrisch den Weg versperrten, streckten diese höher empor und bildeten über dem Haupteingang zu Schloss Schweigern einen natürlichen, schönen Schattenweg. Auf der Höhe des Berges, wo man den Neckar sehen konnte und wo die Grenze von Tal Schweigern war, die des mächtigen Zaubers halber niemand überschreiten konnte, ließ der Graf einen ungemein zierlichen Pavillon erbauen, der zur Hälfte auf seinem Grund und Boden stand und dessen andere Hälfte darüber hinausging, um den König und sein Gefolge aufzunehmen, die nicht Lust hatten, durch den Eintritt ins Tal Schweigern auf Gott weiß wie lange Zeit stumm zu werden. An einem schönen Abend erblickte der Graf endlich den glänzenden Zug, wie dieser sich zwischen den Bergen an den Ufern des Neckars hervorwand und in der Ebene lagerte. Ihm war das Herz so voll, sowohl vor Entzücken, seine geliebte Braut wiederzusehen, als auch, weil ihm eine innere Stimme sagte, dass allein durch der Prinzessin treues, reines Wesen der Zauber von Schloss und Tal Schweigern genommen werden könnte. So in angenehmen Träumen verging die Nacht, und der erste Strahl der aufsteigenden Morgensonne sah sämtliche Reisige und Knappen von Schloss Schweigern in ihren glänzenden, geputzten Rüstungen im inneren Teil des Pavillons aufgestellt. Jetzt bewegte sich auch der Zug des Königs näher, und nach den ersten herzlichen Begrüßungen von beiden Seiten ging der Akt der Vermählung mit aller für die Verhältnisse möglichen Pracht vor sich. Allein ehe dies geschah, konnte der König nicht unterlassen, seine geliebte Tochter nochmals mit einer feierlichen Rede auf alles das aufmerksam zu machen, was sie verlasse, wenn sie jene Grenze betrete, sowie auf das mancherlei Unangenehme, was ihrer dort harre, worin er vor allem die fatale Schweigsamkeit fürs ganze Leben recht scharf hervorhob. Allein die Treue und Liebe der Prinzessin zu dem Grafen war so groß, dass sie dieser Worte nicht achtete. Sie sank ihrem Vater unter einigen Tränen nochmals an die Brust und trat über die Grenze von Thalschweigern ihrem Gemahl entgegen. Ein Schritt, der von dem ganzen Hofstaat mit einem lauten Ausruf des Erstaunens begleitet war. Denn alle hatten geglaubt, wenn die Prinzessin die stumme Gesellschaft drüben erst recht ansehe, würde sie ihren Entschluss schon ändern. Kaum hatte die Prinzessin ihrem Gemahl die Hand gereicht, als sich ein großes Wunder begab, in dem sie durchaus nicht stumm geworden war, sondern in deutlichen, klaren Worten ihre herzliche Freude über ihr Glück kundtat. Den Ehrendamen, die der Prinzessin folgten, und dem Tross der Kammerjungfern ging es nicht so gut, denn so sehr sich diese auch bemühten, den Zurückgebliebenen ihre besten Grüße in die Heimat mitzugeben, so konnte doch keine derselben einen Laut hervorbringen, und ihre komischen Anstrengungen zu sprechen brachten auf beiden Seiten trotz des schmerzlichen Abschieds einige Fröhlichkeit hervor. Der König, sehr erfreut und entzückt, dass die Prinzessin nicht die Sprache verloren, erteilte ihr nochmals aus der Entfernung seinen Segen und zog zufriedener von dannen. Indessen kehrte mit der Ankunft der Prinzessin in Schloss Schweigern ein neues fröhliches Leben dort ein. Es war, als sei die Luft um Feld und Bach würziger geworden und als blühten die Blumen mit verdoppelter Pracht. Allen, besonders dem Grafen, tat es unendlich wohl, wieder eine menschliche Stimme zu hören, und besonders die der Prinzessin, die so sanft und melodisch war, dass jedem, der sie hörte, das Herz vor Freude erzitterte. So lebte das edle Paar glücklich und vergnügt in ihrer Einsamkeit, und die Beschäftigungen im Park, die der Graf früher allein versah, teilte er jetzt mit der Prinzessin, unter deren Hand alles schöner und herrlicher gedieh. Auch verschmähte sie es nicht, mit ihm hinauszureiten in den Wald und dem lustigen Springen der Hirsche und Rehe zuzusehen, die bei ihrem Erscheinen zutraulich näher kamen, als wüssten sie, dass der Jagdspieß des Grafen es nicht wagen würde, ihnen ein Leid zu tun. Im Parke, der das Schloss umgab, war unter hohen Platanen und Buchen eine Stelle, wo die Prinzessin am liebsten verweilte. Dort sah man Thalschweigern vor sich ausgebreitet liegen, und der Blick schweifte mit Entzücken über die kleinen Bäche, die es durchschnitten, oder flog die Talwände hinauf, die aus grünen, frischen Wiesen bestanden, woran sich die dichten Waldungen reihten, deren wechselnde, gezackte Grenze sich freundlich abzeichnete. Von diesem Platze führte ein Weg abwärts bis an den Fuß des kleinen Hügels, auf welchem Schloss Schweigern lag und wo allem Anschein nach ein kleiner See liegen musste. Allein bis zu dieser Stelle hatte weder der Graf noch einer aus der knappen Schar je dringen können, denn am Ende des Weges hemmte ein undurchdringliches Gebüsch jeden weiteren Schritt, sogar jeden neugierigen Blick. Schon oft hatte man versucht, einen Teil des Gebüsches niederzuhauen, das wie eine Laube jenen See einfassen musste und dessen Zweige gleichfalls oben zusammengewachsen waren, aber vergebens. Da saß eines Abends die Prinzessin auf ihrem Lieblingsplatze und war in Träumereien versunken, wie schön das Tal erst werden müsse, wenn der Zauber von ihm genommen sei und es wieder mit der äußeren Welt in Verbindung treten könne. So denkend stand sie auf und wandelte den Weg hinab bis an jenes Gebüsch und sah, wie sie sich ihm näherte, zu ihrer nicht geringen Verwunderung vor sich durch die dichten Zweige einen kleinen Weg, der ihrem Blick gestattete, den klaren, aber regungslosen Spiegel eines Sees zu entdecken. Im ersten Augenblick wollte sie umkehren, doch wurde sie durch eine unsichtbare Macht vorwärts getrieben, betrat den kleinen Pfad, der nie zuvor dagewesen war und der sie an das Ufer jenes kleinen Sees führte. Wie wuchs aber hier ihr Erstaunen, als sie auf demselben in der Mitte des Wassers eine Pflanze sah, deren Blätter kohlschwarz und nur mit einem kleinen roten Streifen gesäumt waren, und einen Schwan bemerkte, der ebenfalls schwarz war und beständig in weiten Kreisen um jene Pflanze schwamm. Dieser Anblick, sowie der ganze See, dessen Wasser durch die überhängenden Zweige dunkel gefärbt schien, war so unheimlich, dass die Prinzessin gern wieder umgekehrt wäre. Doch sie vermochte es nicht. Vielmehr setzte sie sich ganz willenlos auf eine der kleinen Steinbänke, die am Ufer standen, und so sehr sie auch ankämpfte gegen eine gewaltige Müdigkeit, die sie überfiel, sank sie doch in einen tiefen Schlaf. Da war es ihr im Traume, als schwämme der schwarze Schwan ganz nah ins Ufer und erzählte ihr, es sei eine verzauberte Prinzessin, die ihren Mann, der sie treu und wahr geliebt, verraten und ums Leben gebracht hätte. Sie sei deshalb zur Strafe von ihrem Vater hierher verwünscht, so lang in Trauer und Verzweiflung auf dem einsamen See zu verweilen, bis sich eine Königstochter fände, die durch innige Treue und Liebe gegen ihren Gemahl imstande sei, den Zauber zu lösen. Dein Anblick, schöne Schwester, fuhr der Schwan fort, mit trauriger Stimme zu singen, hat nach einem Jahrtausend vergeblichen Wartens die Hoffnung in mir rege gemacht, dass sich der Zauber bald lösen könne. Dass du deinen Geliebten nicht vergaßest, ist ein Beweis deiner Treue, sowie, dass du ihm in dies verzauberte Tal folgtest, ein Zeichen deiner innigen Liebe. Auch muss dein Herz gänzlich rein und klar sein, denn sonst würden dir die Gebüsche, die diesen See umgeben, wie jedem anderen den Eintritt verwehrt haben. Doch trotzdem fehlen noch drei gewaltige Sachen, ohne welche der Zauber, der uns gefangen hält, nicht schwinden kann. Diese sind ein Tropfen vom Wasser des Lebens, ein Samenkorn der Blume Rock und ein Hauch jenes warmen Windes, der über das glückliche Arabien weht. Aber diese drei Dinge sind nur dem möglich zu erlangen, der nicht nur gegen seine Nebenmenschen stets freundlich und mildtätig war, sondern auch durch Güte und Herzlichkeit es vermochte, dass ihm die Tiere in den Lüften und auf der Erde zu Dank verpflichtet sind. So träumte die Prinzessin, und als sie wieder erwachte und den Schwan ruhig wie vorher auf dem See umherschwimmen sah, gedachte sie der Worte, die er zu ihr gesprochen, und ging still und sinnend dem Schlosse zu. Ihrer unwandelbaren Liebe und Treue gegen den Gemahl sowie eines reines Herzens war sie sich wohl bewusst. Doch wie sie die drei Dinge, die außerdem zur Lösung des Zaubers erforderlich waren, herbeischaffen sollte, wusste sie nicht. Wie sie so darüber nachdachte, fielen ihr auf einmal die drei Adlerfedern in die Hände, die sie seit jenen Abenden beiseite gelegt und nicht mehr beachtet hatte. Plötzlich kam ihr der Gedanke, ob sie nicht die Dankbarkeit des Vogels, die ihr dieser so sehr gerühmt, in Anspruch nehmen solle. Voll von diesem Gedanken entschlief sie, und beim Erwachen am anderen Morgen beschloss sie, einen Versuch zu machen, ob sie den Adler durch die drei Federn herbeiwünschen könne und ob sie wohl imstande sei, den Zauber von Schloss Schweigern zu lösen. Am Abend wandelte sie einsam und allein dem See zu, dessen Umgebungen ihr wieder bereitwillig den Durchgang gewährten, und setzte sich auf dieselbe Steinbank wie gestern. Sie nahm eine der Adlerfedern und sprach dabei den Wunsch aus, dass sich der Vogel ihrer erinnern und aus den hohen Wolken droben herabkommen möchte. Kaum hatte sie diesen Wunsch ausgesprochen, so rauschte es über ihrem Haupte, und der Adler schwang sich eilig herab, sie mit freundlichen Worten begrüßend. »Schöne Prinzessin«, sagte er, »ich hoffe, du hast mich gerufen, um jetzt deinerseits eine Bitte auszusprechen, und es freut mich sehr, dir meine Dankbarkeit bezeigen zu können.« Die Prinzessin ergegnete ihm hierauf, dass sie eine große, kaum zu erfüllende Bitte an ihn habe, die in nichts Geringerem bestünde als in Herbeischaffung eines Tropfens vom Wasser des Lebens. Der Vogel verneigte sich ehrerbietigst und versicherte mit großer Freundlichkeit, dass ihm die Gewährung dieser Bitte eine Kleinigkeit sein würde. Er nahm eine der Adlerfedern, schwang sich in die Wolken und war bald ihren Blicken entschwunden. Der schwarze Schwan schien diese Verhandlungen verstanden zu haben, näherte sich dem Ufer, wo die Prinzessin saß, sah sie lange an, und als er gewahrte, dass er ihre Aufmerksamkeit erregt, nahm er mit seinem Schnabel einen Tropfen Wasser aus dem See, schwang sich über die Pflanze und ließ den Tropfen darauf fallen. In weniger als einer Minute kehrte der Adler zurück und trug in seinem Schnabel das verlangte Wasser, das er auf das Geheiß der Prinzessin, die den Schwan wohl verstanden hatte, ebenfalls auf die Pflanze tröpfeln ließ. Kaum war dies geschehen, so verliefen die roten Bänder und die schwarzen Blätter ineinander, und es wurde eine helle, freundlich grüne Farbe daraus. Auf gleiche Art bat die Prinzessin den Adler, ein Samenkorn der Blume Rock herbeizuholen, sowie einen Hauch des warmen Windes, der über das glückliche Arabien weht, was dieser auch beides in weniger als einer Minute brachte. Kaum war das Samenkorn auf die Pflanze im See gefallen, als sich inmitten derselben eine große Knospe erhob, über welche der Adler alsbald den Hauch jenes fruchtbringenden Windes hinströmen ließ. Da brauste ein gewaltiger Donner durch das Tal Schweigern, und die Wellen des Sees, die früher spiegelglatt gewesen waren, gärten in furchtbarer Empörung. Mit heftigem Knall zerplatzte die Knospe der Pflanze, und aus ihr wuchs eine Blume, die aus einem einzigen großen Blatte bestand, das von purpurrote Farbe war und auf welchem drei silberne Ringe glänzten. Noch zweimal wiederholten sich der betäubende Donnerschlag und das gewaltige Brausen des Sees so heftig, dass die arme schöne Prinzessin die Augen schloss und in tiefe Ohnmacht dahinsank. Aber auch im Schlosse Schweigern hatte man das heftige Prasseln des Donners gehört, und alle, vom Grafen bis zum niedrigsten Stalljungen, durchbebte dabei ein freudiger Schreck, denn anstatt dass sie sonst bei dergleichen Veranlassungen ihre Empfindungen in Zeichen kundgaben, gelang es ihnen zum ersten Mal wieder, ein lautes Wort von sich zu geben. Der Graf fuhr von seinem Sessel auf und wunderte sich sehr, seinen Stallmeister fragen zu können, woher aus heiterer Abendluft der plötzliche Donnerschlag gekommen sei. Die Zofen und Ehrendamen ließen ihre Arbeit fallen und kreischten laut auf. Dem Kellermeister, der eben einen Schluck über Durst tun wollte, fiel mit einem lauten Fluch das Glas aus der Hand, und ein paar Stalljungen, die sich sehr unvollkommen durch Gebärden gezankt hatten, wunderten sich sehr, dass sie plötzlich ihren Streit mit den nötigen Schimpfworten begleiten konnten. Die erste Frage des Grafen, als er wieder auf seinen Sessel zurückgefallen war, war nach der Prinzessin, und als er über den Korridor nach ihrem Zimmer eilte, begegneten ihm schon die Ehrendamen, die ihre Herren gleichfalls suchten und in den Park liefen, wohin sie vor einiger Zeit gegangen sei. Alle suchten die Prinzessin auf ihrem Lieblingsplatz, und der Graf, der zuerst dorthin kam, war sehr erschreckt, sie nicht dort zu finden und ebenso überrascht, am Fuß des Hügels das Gebüsch verschwunden zu sehen. Doch an seiner Stelle erblickte er einen stillen, klaren See, der mit schönen Rosen umgeben war, die über einer Steinbank zu einer großen Laube zusammengewachsen waren, unter welcher die Prinzessin saß. Diese erwachte in dem Augenblick von ihrer Ohnmacht und sank ihrem Gemahl mit Freudentränen an die Brust. Sie erzählte ihm mit kurzen Worten, auf welche Art sie den Zauber von Tal und Schloss Schweigern gelöst. Alles Unheimliche und Finstere des Sees war verschwunden. Hoch in den Lüften schwebte ein mächtiger Adler, und über einer purpurnen Wolke, die gen Osten zog, schifften emsig ein paar weiße Schwäne. Der See selbst war wieder klar und ruhig geworden, und am Ufer, wo die Prinzessin saß, schaukelte das rote Blumenblatt mit den drei silbernen Ringen. Da dem Grafen wohl die Sage von den drei heilbringenden Schlangenringen bekannt war und er durch die Erzählung seiner Gemahlin wusste, dass dieselben bei der Entzauberung von Tal und Schloss Schweigern wieder aus der Tiefe des Sees emporgestiegen waren, so hielt er sie gar hoch und tat daran nicht unrecht, denn ihre Zauberkraft ging auf ihn und die Prinzessin über, und wenn sie schon vorher von jedermann geliebt waren, so fühlte sich jeder jetzt doppelt wohl und glücklich, dem es vergönnt war, in ihrer Nähe zu weilen. Auch nahm der Graf die drei silbernen Ringe in sein Wappen auf, wo sie noch bis auf den heutigen Tag im roten Felde zu sehen sind. Ende von Abschnitt 3.